maschie bella come noi. Pur paulizie becit, spulca i bacca fai. Ne strascit che fosie dovna s'ammassut, e da bullac. Se corrasica Gesù, se corrasica Gesù. Lams fieskim rispidati faget primieraget novi persteni sumrut in aploshat Thank you. Стенька, ты как ветка, от ежа я листву. Как в Москву от ельки веет, вот и въехал ты в Москву. Одна, плюйте, плюйте, плюйте, Соше радаш за дарво и всегда плюете люди в те, кто хочет вам добро. Salt ja stei zubi. I gavari val retif. Suprativ narod navstumal. Suprativ narod navstumal. Kudies na tak suprativ. Yet. тем я люди крещен, ступая ран башняк вешак, вешен я в склаях моих, тем, что мила вешали, вешен тем, что мире злобства, я добрый оставу. Вешен тем, что врага лобства, сам я малаш пил холоп. Крещен тем, что драться думал за хорошего цара, не царей хороших. Рашки парится на великов вена, словно плики средих морей стенька лица увита. Ах, дали вис, и в глазах громовонных, словно в тайных малых волках, струги стенки не неслись. все весни рано или поздно прорастают лица грустно. Yeah! Ein grausiges Bild, da lacht zum Schluss der Kopf des hingerichteten Aufständischen Stepan Rasin. Der abgeschlagene Kopf lacht über den Zaren. Rasin wird zum Volksheld. Das war die selten gespielte Kantate Die Hinrichtung des Stepan Rasin, Opus 119 von Dmitri Schostakowitsch aus dem Jahr 1964. Ein weiteres Stück klingende Geschichte aus der Feder des russischen Komponisten. Wir hörten in der Titelpartie den Bariton Brian Mulligan, MDR Rundfunkchor und MDR Symphonieorchester unter der Leitung der Dirigentin Carrie Lynn Wilson. Die ukrainisch-kanadische Dirigentin Carrie Lynn Wilson ist übrigens die Gründerin und Musikdirektorin des Ukrainian Freedom Orchestra und man kann sie mit ihrem Orchester demnächst live erleben in der Schweiz. Im Rahmen von Lucerne Festival dirigiert sie am Montag, den 18. August, im Kultur- und Kongresszentrum Luzern unter anderem Richard Strauss' 4 letzte Lieder und Beethovens 5. Sinfonie in C-Moll, die Schicksalssymphonie.